von Brunhild Meyer und Luc Ferrari vor. Unter dem Titel Petite Symphonie intuitive pour un paysage de printemps, kleine intuitive Sinfonie für eine Frühlingslandschaft. Der französische Komponist nennt das Stück eine sentimentale Erzählung, die von einer Reise berichtet und von den akustischen Eindrücken, die als Motive und Impulse in die Komposition eingegangen sind. Appelons ça des contes sentimentaux. Nennen wir das sentimentale Erzählungen. Ou alors un titre plus littéraire, par exemple, Souvenir des jours, des nuits et des saisons. Oder literarischer einfach, Erinnerungen an Tage, Nächte, Jahreszeiten. De Brunhild Meyer et Luc Ferrari. Von Luc Ferrari und Brunhild Meyer. Et là maintenant, c'est le premier épisode. On pourrait l'appeler Petite Symphonie intuitive pour un paysage de printemps. Und dies hier ist die erste Episode. Wir könnten sie nennen Kleine intuitive Sinfonie für eine Frühlingslandschaft. Ich erzähle diese Geschichte. Il y a beaucoup de bords de mer, donc ça va, ça contient des millions de gens. Et un jour, nous avions décidé de ne plus aller au bord, mais d'aller au centre. Et c'est comme ça que nous avons découvert, vers 1970, le Massif Central. Il n'y avait personne à ce moment-là. In Frankreich gibt es viel Meeresufer, viele Ränder. Millionen Menschen haben da Platz. Eines Tages hatten wir beschlossen, nicht mehr an diesen Rand zu fahren, sondern ins Landesinnere. Und so haben wir 1970 das Zentralmassiv entdeckt. Damals fuhr kaum jemand dahin. Ça montait très fort. C'était pas dramatique. Mais c'était l'inconnu qui allonge le temps. Der Weg war sehr steil, aber nicht dramatisch. Nur war es dieses Unbekannte, das die Zeit verlängerte. Sei doch ein bisschen sentimental. Une vaste mer de terre. Man entdeckt nach und nach beim Besteigen ein weites Meer von Land. Et on ne sait tellement pas où on va, puisque tout est bousculé par les tournants, qu'il n'y a rien à faire, on ne peut plus imaginer qu'on ait un futur. Und man weiß nicht mehr, wo man ist. Da ist nichts zu machen. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass es eine Zukunft gibt. À ce moment-là, on est en haut, on est arrivé en haut. Plötzlich waren wir oben angekommen. Da haben wir angehalten, mitten auf der Straße, haben die Türen geöffnet, rechts und links und sind ausgestiegen. On s'est arrêté au milieu de la route, on a ouvert les deux portières de chaque côté et on est sorti. Et la voiture était comme une espèce de papillon avec ses ailes ouvertes posée au milieu de la route. Et das Auto ähnelte einem Schmetterling mit seinen gespreizten Flügeln mitten auf der Straße. Et là, il y avait toutes ces couleurs dans le vallonnement. Und da waren all diese Farben in dieser zart gehügelten Landschaft, die langsam in die Ferne entwichen. Rechts der Straße entdeckten wir ein großes Haus, eine Art Bauernhaus am Fuß eines Hügels. Au début d'une petite colline très bien posée. Sehr schön dahingesetzt. Avec les fenêtres regardant le paysage le plus large. Mit Fenstern, die in die Weite blickten. Que nous nous sommes dit, on va. Wir sagten uns, versuchen wir dort zu wohnen. Essayer d'habiter là. C'était tellement un endroit bien que c'était un peu comme un rêve. Ein Ort wie im Traum. Et alors on a cherché une route pour y accéder et on n'a pas trouvé. Alors und das, und das machte das Haus auch so unwirklich, weil keine Straße hinführte. Jusqu'à cette maison marquait un désir. Das war ein bisschen sentimental, denn so wie wir uns bemüht hatten, den Weg zu finden, hatten wir das Gefühl, die Leute erwarteten uns. Et donc, quand nous sommes arrivés, und unseren Weg erfunden zu haben, war so etwas wie der Ausdruck eines Wunsches. On était déjà, als wir ankamen, war da schon so etwas wie ein Gefühl zwischen uns entstanden. Un sentiment avec un familiarité. Et ils nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait là. Sie fragten uns, was wir hier machen wollten. Für sie war es verwunderlich, dass wir hier waren. D'être là pour eux. Wir sagten Ferien. Wir wollten gerne erfahren, wie hier die Menschen leben. On aimerait bien savoir comment vivent les gens ici. Alors ils nous ont. Die haben uns dann in andere Bauernhöfe geschickt. Ils nous ont envoyé chez d'autres. Comment tu dis, Bauern? Bauernhöfe. Dans d'autres fermes de paysans. Da haben wir auch den Schäfer getroffen. Ah oui, on a. Oui, ça c'était assez étonnant parce que Der Schäfer mit seinem großen grünen Kep, das war erstaunlich. On a rencontré un berger. Der Schäfer sagte uns seltsame Dinge. Qui nous disait des choses étranges. Il nous disait, j'aime la solitude. Dass er die Einsamkeit ma famille, liebt. Meine Familie ist meine Schafsherde. Tout ont leur nom. Alle Schafe haben ihren les Namen brebis, und ich rufe sie. Je les appelle. Sie erkennen mich. Elles me reconnaissent. Ich spreche zu ihnen. Je leur parle. Et finalement, c'était tellement so eigenartig schwer, jetzt die Wirklichkeit dieses Mannes zu begreifen, denn er schien ja aus einem Roman aus dem 19. Jahrhundert. Curieux, parce qu'il semblait sorti d'un roman du 19e siècle. Mit dieser Anarchie und Sentimentalität zugleich. Avec cette à la fois cette anarchie et cette sentimentalité. Und dieser Weisheit auch. Et cette pureté. Er hat auch einen Aspekt, der völlig zeitlos war. Und diese Reinheit. Pure, c'était un vrai Jeanne d'Arc. Ein richtiger Jeanne d'Arc. Un visage lisse, pas une ride, les yeux plissés seulement, parce que habitué à regarder au loin. Glattes, faltenloses Gesicht. Und einen roten Bart hatte er. Nur Fältchen um die Augen. Bart. Er war es gewohnt, oui, in die Ferne zu blicken. Et puis, il disait, und er sagte, glücklich bin ich dort am Hügel. Da betrachte ich die Natur, wie sie sich vor mir rundet und ich hole meine Flöte heraus und spiele. Là où je suis heureux, c'est quand je vais au début de la colline, je regarde bien la nature comme ça, qui s'arrondit devant moi et je sors ma flûte et je siffle. Und ich lausche auf das Echo. Et j'écoute l'écho, comment il me revient. C'est vrai. Mm-hmm. Et c'est pas de la blague, il a dit ça. Oui, das ist kein Witz, das hat er gesagt. Il faut un travail comme la ville, c'est genre de travail, c'est le reste, c'est la vie de famille. C'est que l'homme de l'église, c'est comme ça que ça se fait. C'est mon tour, il est On s'est arrêté comme d'habitude, les portières ouvertes. Wie gewöhnlich haben wir angehalten. Au milieu de la route. Mit offenen Türen, mitten auf der Straße. Alors à droite, il y avait. Rechts von uns eine Reihe Bäume. À droite, il y avait une rangée d'arbres. Eine Art Stumpfbäume mit nackten Ästen. Qu'on pourrait dire arbre-tronc. Ein Baumstumpf mit einem Bündel Arme. Un tronc d'arbre avec un bouquet de bras. Et un de ses bras pendait. Und an einem dieser Arme hing ein toter Rabe, schwarz. Un corbeau mort, noir, regardant le sol. Der auf die Erde blickte. Les ailes ouvertes. Die Flügel gespreizt, wie zu einem letzten Flug. Comme pour un dernier vol. Le vol de la nuit du corbeau en plein midi. Der Nachtflug des Raben am Mittag. In der Wüste der Hochebene. Bis in den oui. Tod. Jusqu'à la mort. Symbolique aussi était de l'autre côté. Symbolisch war auch auf der anderen Straßenseite links. De la route sur la gauche. Ein großes Haus. Vor dem Haus ein Mädchen, sehr hübsch. Une maison. Eine junge Bäuerin, die ihre Schritte suchte. Devant la maison, une jeune fille très jolie. Jeune paysanne cherchait ses pas. Wie spielend. Comme en jouant. Pour dire qu'elle avait malgré tout quelque chose à faire qui était autre chose que de nous observer. Als wollte sie sagen. Et dans l'embrasure de la porte, un homme, son père probablement, laissait passer son regard. Dass sie auch etwas anderes zu tun habe, aussi. Als nur uns zu beobachten. Und in der Türöffnung ein Mann, wahrscheinlich ihr Vater. Et quand nous avons tourné la tête vers eux pour und als wir uns ihm zuwandten, à notre tour les rencontrer, hat er seinen Blick wieder zurückgezogen. A rentré son regard, fermé la porte. Und hat die Tür geschlossen. Et je suis allé vers elle, et dans cet intervalle, cette distance. Ich bin auf sie zugegangen und in diesem Zwischenraum. J'ai eu le désir de composer une musique qui soit dans ce regard. Und in diesem mit Schritten bemessenen Abstand, wie Notenschrift, kam mir das Verlangen, eine Musik zu komponieren, die wie dieser Austausch von Blicken wäre. Und wir sagten, ça va où, cette route? Wo führt diese Straße hin? Elle a dit, ça va jusqu'au bout. Sie sagte, sie führt bis zum Ende. On lui a dit, c'est justement là où nous voulions aller. Wir sagten, eben da wollen auch wir hin. Sollen wir davon sprechen? Von der Ausstellung der Felsen? Oui, on est arrivé dans un endroit qui était comme un musée d'art moderne. Wie ein Museum für moderne Kunst. Une exposition de sculptures. Eine Ausstellung von Skulpturen. Parfaitement gut organisiert. Bien conçu. Hm? Vraiment, on aurait pu engager le type qui avait réalisé cette exposition. Ehrlich, man hätte den Typen engagieren können, der diese Ausstellung realisiert hatte. Et c'était vraiment des colonnades, comme ça, sur un terre-plein. Das waren Kolonnaden, so auf dem flachen Boden. Une terre. Moos. Viel Moos. Avec des mousses. Mit Moos. Et il y avait ces espèces de rochers qui cherchaient leur déséquilibre. Da waren diese Felssteine, die ihr Ungleichgewicht suchten. Und man konnte sich vorstellen, wenn einer umfiele, dann die anderen auch. Et on pouvait s'imaginer s'il y en avait un qui tombait, tous les autres, comme des dominos. Wie Dominosteine. Ça serait par terre. Et le conservateur du musée serait renvoyé. Und der Museumsdirektor wäre entlassen worden. Il n'aurait plus qu'à chercher une place de directeur de l'Opéra de la Bastille. Es bliebe ihm nichts anderes übrig, als einen Platz als Direktor der Oper Bastille zu suchen. Changer de métier carrément. Dieu. Auch den Beruf wechseln. Alors, une matière. Und diese Materie in allen Farben, orange, weiß, gelb umrandetes Schwarz. Il y en avait de toutes les couleurs, de orange, des blanches, des noirs bordés de jaune, des Ocker, die eine neben den anderen, blau, lila und so weiter. Ein Mosaik. C'était pas des rochers banals. Das waren keine gewöhnlichen Felssteine. Beeindruckend, dramatisch. Du tout. Granit, glaube ich, war. Oui, impressionnant. Dramatique. Mais les mousses étaient tout de même assez gaies avec les mousses. Aber dieses Moos war recht fröhlich. Alors il y avait ce drame. Ein in Fröhlichkeit gehülltes Drama. Enrobé de gaieté. Und da sind wir plötzlich am Ende angekommen. Et à un moment, on est arrivé à la fin. C'était le bord. Das war der Rand der Welt. Und da gab es nichts mehr. Et là, il n'y avait plus rien. C'était notre dernier vol sur le plateau. Das war unser letzter Flug auf dem Plateau. Et c'est ça. J'ai voulu raconter les gens rencontrés. Das ist so. Ich wollte diese Menschen, die wir getroffen haben, erzählen. Ces paysages, ces tracteurs. Diese Landschaften, diese Traktoren. Ce Hochebene. Diese Hochebene. Comme on dit en allemand. Et c'est ainsi que c'est devenu la petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps. man dann lässt er fort und haben dran von einem Leben zu zweit. Nie wird's was geben, was uns zwar trennen kann. Man täuscht sich, jetzt ist es soweit. Ich musste das jetzt einfach sagen, doch wie fang ich nur an? Als Hörspiel des Monats brachten wir Petite Symphonie intuitive pour un paysage de printemps. Kleine intuitive Sinfonie für eine Frühlingslandschaft. Von Brunhild Meyer und Luc Ferrari, die das Stück auch realisiert haben in einer Produktion des Südwestfunks. In dieser Woche haben wir noch zwei Hörspieltermine. Als Mitternachtskrimi bringen wir zu Beginn der Samstagnacht 0.05 Uhr den zweiten Teil eines Hörspiels, das Dieter Hirschberg geschrieben hat, unter dem Titel Cavallo und der Mord im Zentralkomitee. Am folgenden Samstagabend 20.05 Uhr hören Sie unter dem Titel Der Hörspielmacher Rohr Wolf eine Sendung, in der Wolf seine Hörspielarbeit in ausgesuchten Beispielen vorstellt. Thank you.